Guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Simson und ich freue mich, mal in dieser Gegend zu sein. Eine meiner Freuden in meinem Leben ist es, so etwas Ähnliches zu sein wie ein Journalist. Und ein Journalist ist ständig auf der Suche nach Nachrichten, das, was neu ist, anders ist. Und eine meiner persönlichen Aufgaben ist es, immer wieder etwas unterwegs zu sein. Ich werde nie vergessen, wie ich das einmal in einer indischen Gemeinde erlebt hatte, die 30 Gottesdienstbesucher hatte, aber ein PA-System, also ein Verstärkersystem ungefähr 10-mal so groß wie das hier. Und die kleinen Jungs, die saßen vor diesen Lautsprechern und ihre Haare wehten nach hinten von der Lautstärke. Und 50 Meter nebenan war eine politische Versammlung von einer hinduistischen Partei und alle 5 Minuten kam jemand und sagt: Könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger sein? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Und als die dann zum 10. Mal kamen, also die Politiker oder irgendein Abgesandter, dann haben die dann zu mir gesagt, als Westler: Siehst du, Wolfgang, die Verfolgung in Indien nimmt Ausmaße an, wir können noch nicht mal in Ruhe unsere Gottesdienste feiern. Deswegen kannst du nicht bitte nach Hause gehen und einige reiche Mäzene finden, die uns $20,000 spenden. Das Gelände, das wir wollen, das haben wir schon angeschaut. Und dann werden wir dort ein Haus bauen und können dann in aller Ruhe unsere Gottesdienste feiern. Und ich dachte dann und sagte das dann auch: Nee, ich glaube, ich habe eine viel billigere Lösung und habe einfach den Stecker rausgezogen von diesem PA-System. Denn wenn man mit 30 Leuten in einem Raum ist, braucht man so etwas Überdimensioniertes nicht. Womit ich schon ein bisschen sage, Teil meiner Arbeit ist es, ein Beobachter zu sein, unterwegs zu sein und auch zu versuchen, Jesus ein bisschen, wenn man das kann, über die Schultern zu schauen, wie er das macht. Ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Spannendes, weil ich dort auch immer wieder Dinge wahrnehme, indem man viele, viele Menschen befragt nach ihrer Geschichte, nach ihren größten Katastrophen und Pleiten, Pech und Pannen in der Kirche und ihren größten Erfahrungen. Dass man dann die Frage stellt: Wie kam es dazu? Warum bist du so, wie du bist? Halte ich für eine spannende Frage. Ich habe mir auch abgewöhnt, immer wieder hinzugehen und mir von Leuten ihre Theologie erklären zu lassen. Das langweilt mich inzwischen, weil ich dann sage, es geht auch viel kürzer. Lad mich zu dir nach Hause ein. Weil wenn ich bei dir zu Hause bin, dann sehe ich deine Kinder und deinen Hund und die Küche und wie du mit deiner Frau umgehst. Und das sagt mir viel mehr, als wenn du mir dein Buch gibst. Es begegnen mir so viele Menschen, die etwas zu sagen haben, aber eigentlich müssten wir was zu leben haben. Es muss im Leben wieder sichtbar werden, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Man kann diese Frage, was ist eigentlich eine Hauskirche, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Eine wäre aus dem theologischen Blickwinkel, dass man sagt, was ist eigentlich die richtige Form von Kirche? Wer hat Recht? Aus der Methodenfrage, was ist die beste Methode? G12, Hauskirche, G3, G8, ist es Zellgruppe? Welche Methode ist die richtige? Müsste es ein Eisbrecher immer sein oder geht es auch mal ohne? Also die Methodenfrage halte ich für legitim. Dann gibt es die Frage aus der evangelistischen Perspektive. Die Evangelisten sagen uns, wir evangelisieren in den großen und kleinen Veranstaltungen, aber die Nacharbeit ist das große Schlupfloch. Da kommen viele Leute zur Vordertür der Kirche rein, aber es gehen mindestens und manchmal sogar noch mehr durch die Hintertür wieder raus. Da kommen die jungen Leute und die sagen mir unverblümt, die sagen: Wolfgang, wir sind brennend an Gott interessiert, aber brennend desinteressiert an Kirche. Also God yes, Church no. Ich kann mich in Sinn, ich war vor kurzem bei dem Pastor in Houston, Texas, zu dem auch, glaube ich, einer dieser verstorbenen Astronauten gehörte. Und mit ihm sprach ich über die Frage, braucht es neue Kirchenformen? Und da wollte er ein großes theologisches Gespräch beginnen. Ich sagte: Lass uns das Ding abkürzen. Hast du einen Teenager? Ja oder nein? Ja. Kennt er Jesus? Ja, ja. Und ich sagte: Wie begeistert ist dein Teenie, andere Teenies in deine Kirche abzuschleppen? Mal ganz ehrlich. Und schau mir dabei in die Augen, wenn du mir antwortest. Und das hat das Gespräch sehr schnell abgekürzt. Also man kann es aus der Perspektive der jungen Generation sehen, der Postmoderne und all das. Man kann es aus der statistischen Perspektive sehen. Ich habe eine Statistik mal veröffentlicht, ich glaube vor 10 Jahren, wie christlich ist Deutschland? Die liegt unten auf, könnt ihr euch mitnehmen. Und daraus geht unter anderem auch die Beantwortung der Frage hervor, was geschieht, wenn nichts geschieht? Also wenn alles so weitergeht, wie wir es bisher haben, wenn die statistischen Trends so weitergehen, Austrittswelle, Desinteresse, all das. Was geschieht, wenn nichts geschieht? Und das ist eine hochinteressante Fragestellung. Ist sie legitim? Natürlich. Aber all das umfasst natürlich nicht all das. Man kann es auch aus der Perspektive sehen, Jesus sagt uns, geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Das ist euer Auftrag. Ihr dürft singen, ihr dürft Bibelstunden haben, ihr dürft Gitarren kaufen, Mikrofone, all das dürft ihr. Aber es sollte untergeordnet sein im Ziel, macht zu Jüngern eure Nationen. Und man kann es aus dieser Perspektive sehen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland klar die Auffassung, dass die missionarische Aufgabe, die 95% zu erreichen, die jede Woche mit den Füßen darüber abstimmen, dass sie das gottesdienstliche Angebot, das da so existiert, nicht interessiert. Dass wir die erreichen müssen, ist eine klare Herausforderung. Aus dieser Perspektive kann man es eben auch so sehen. Ich möchte es nochmal aus einer anderen Perspektive darstellen. Und das ist eine für mich sehr ans Mark gehende. Ich war vor kurzem in England und sprach mit einem Mann, der heißt Clifford Hill, und ist ein Mann, der versucht, leitende Persönlichkeiten aus Politik und Kirche und Wirtschaft zusammenzubringen. Im Sinn dieser Clapham-Gruppe, die manche vielleicht noch von William Wilberforce kennen, die haben das gemacht, was man heute Transformation nennen würde. Beten und verändern. Und er sagte mir, du Wolfgang, immer wieder erleben Menschen auch, wie Gott zu ihnen prophetisch spricht über Dinge in der Welt, aber auch über ihre Nachbarn. Und da kenne ich so eine Frau, die hat immer versucht, ihre Nachbarin zu erreichen mit dem Evangelium, aber ohne großen Erfolg. Einmal hat sie ihr was von Jesus erzählt, irgendwie an der Hochhaustür, und hat dann die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen. Und eines Tages betet sie weiterhin für diese Nachbarin, und es war so, als ob Jesus zu ihr sagt, geh jetzt nochmal zu deiner Nachbarin und sag ihr von mir, alles wird gut werden. Und sie hat dann so reagiert und gesagt, Herr, wenn das ein prophetisches Wort sein soll, kann es nicht bitteschön etwas Dramatischeres sein? Und einfach, der Herr wiederholte das einfach, geh und sag, alles wird gut werden. Und sie stand brav auf und klopfte gegenüber und sagte ihrer Nachbarin, ich muss Ihnen was ausrichten. Ja, von wem? Und sagte sie es dann ganz schnell, ja, Gott lässt Ihnen ausrichten, alles wird gut werden. Und dann erwartete sie die Tür. Die kam aber nicht. Und die Frau sagte, woher wissen Sie? Wissen was? Da sagt die Frau, ich habe gerade den Brief zu Ende gelesen, den ich vom Krankenhaus bekommen habe. Dort wird mir mitgeteilt, ich habe Krebs im Endstadium und ich habe noch 3 Monate zu leben. Und als nächstes, wenige Sekunden später, kommen nun Sie hier und sagen mir, Gott lässt mir ausrichten, alles wird gut werden. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und alles wurde gut. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil ich in einer Zeit lebe, ich nehme das so wahr, wo mir jeden Tag, jeden einzelnen 24-Stunden-Tag begegnet, dass Gott auf irgendeine Art und Weise, jedenfalls zu uns als kleiner Familie, dort unten im Süden Deutschlands, deutlichst redet, dass wir in den letzten Tagen sind. Das letzte Beispiel, wir haben Freunde, die kommen gerade frisch aus dem Iran. Und im Iran sind verschiedene Hauskirchenbewegungen entstanden. Und eine dieser Hauskirchenbewegungen irgendwo im Iran, da sind in den letzten 2 Jahren etwa 1000, 1200 schiitische Moslems zum Glauben gekommen und haben sich in etwa 100 Hauskirchen gesammelt. Und die beten dort, die wissen von nichts, in Anführungsstrichen, was dort draußen passiert. Und gewinnen einfach kräftig Dutzende von Moslems jeden Monat für Jesus und integrieren die, taufen die und senden die dann wieder aus. Und Freunde von mir waren nun gerade dort vor ein paar Tagen und sagen, wir sprachen mit dem Leiter und der Leiter konnte eines Nachts nicht schlafen. Er sagt, du, mir ist Jesus begegnet. Wie ja so viele Moslems berichten, wie ihnen Jesus begegnet. Träume, Visionen, Visitationen. Für mich ist das schon fast gar keine Überraschung mehr. Ein Freund von mir hat Tausende von Moslems zu Jesus geführt mit der simplen Frage, hast du kürzlich einen weißen Mann gesehen? Ja. Weil tatsächlich so viele Visionen und Erfahrungen haben. Ich will jetzt darauf nicht näher eingehen. Zurück in den Iran. Dort sagt er, ich konnte nicht schlafen, weil Jesus mir gesagt hat, es ist Endzeit. Die Zeit ist so kurz. Es handelt sich nicht mehr um Hunderte von Jahren. Er hat ihm nicht gesagt, wann Jesus wiederkommt. Ja? Danke, bin ich froh. Ich bin sehr, sehr, sehr zögerlich bei all diesen Datumsgeschichten. Außerordentlich zögerlich. Und er hat ihm ein Datum gesagt, nicht wann Jesus wiederkommt, sondern wann ein bestimmtes Ereignis eintrifft. Und sagt, ich möchte, dass ihr arbeitet, wie wenn ihr nur noch wenig Zeit habt. Ich lasse die Details jetzt mal weg und möchte einfach so die Frage stellen, was wäre, wenn wir nur noch wenig Zeit hätten? Was wäre, wenn wir noch 20 Jahre hätten? Mal angenommen, 20 Jahre. Man arbeitet anders, wenn man noch 20 Jahre hat, als wenn man noch 200 Jahre hat. Und der bestehende Trend in unseren Kirchen und Gemeinden und Werken, in Deutschland, ich denke, das kann ich nachweisen, an dem habe ich selber empirisch gearbeitet, ist ein Abwärtstrend. Durch die Konfirmationsfalle, den Alterspilz und die Fähigkeit, immer mehr Menschen aus den Kirchen herauszugehen, aus Glaubensgründen, bewegen wir uns derzeit abwärts in Deutschland. Mit einer Schrumpfungsziffer von etwa 1% minus pro Jahr mindestens. Und das bedeutet, wenn nichts Neues geschieht, wird die Kirche einfach völlig unbedeutend werden. Noch unbedeutender, als das sowieso schon ist. Aber jetzt mal angenommen die Frage, dass wir tatsächlich nur noch 20 Jahre Zeit hätten. Was würden wir machen? Was würden wir anders tun? Würdest du was anderes tun, wenn du das wüsstest? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das. Ich würde mich zurückziehen. Ich würde über die Bücher gehen. Ich würde mir das nochmal überlegen, wie jemand, der den Brief bekommen hat, wie diese Frau, du hast noch 3 Monate oder 5 Jahre zu leben. Und würde mir genau überlegen, wofür ich die letzten Monate oder Wochen oder Jahre meines Lebens einsetzen würde. Und der Entschluss, auch zu dem ich gekommen bin, ist, ich werde alles auf eine Karte setzen. Ich werde radikaler werden, wie noch nie zuvor. Ich werde auch weniger hörig sein auf das, was andere Menschen über mich denken. Ich werde weniger politisch sein. Jawohl, ich werde in noch mehr Fettnäpfchen treten. Weil die Fettnäpfchen nicht so wichtig sind wie das Ziel, das man dadurch erreicht, indem man nach vorne geht. Ich werde noch mehr, vielleicht wie noch nie, als jemand, der Jesus nachfolgt, vielleicht immer weniger Bücher lesen. Und immer mehr die Nähe von Jesus suchen. Eine der Dinge, die mich ganz stark bewegt, ist, dass wir Christen in der westlichen Welt so sehr verloren haben, die Fähigkeit, Jesus zu suchen, um seinetwillen. Wir suchen ihn um, eine neue Predigt zu bekommen, um einen Parkplatz zu finden, um irgendwelche Dinge. Ja. Wir suchen letztendlich nicht sein Angesicht, wir suchen seine Hände. Herr, rühr mich an, fass mich an, gib mir. In Amerika sagt man immer, Lord, my name is Jimmy. Gimme, gimme, gimme. Dass wir lernen müssen, sein Angesicht wiederzufinden und zu suchen. Und zwar wie nie zuvor. Und ich würde alles investieren, um diese Nähe, wenn es denn menschlich möglich ist, mit ihm herzustellen, damit die Zeiten, die kommen, dass ich so dicht wie möglich, wenn ihr so wollt, bei ihm bin. Alles andere zählt nicht. Ich persönlich muss euch sagen, dass ich... dass das etwas ist, was mich selber sehr stark bewegt, aufgrund von den Dingen, die ich gerade erlebe. Einer meiner Bekannten ist ein ehemaliger Baptistenpastor aus Taiwan. Er heißt Tichu Chin und auf westlich heißt es dann ungefähr Timothy Chang. Und dieser Timothy war Pastor einer großen Baptistengemeinde in Taipei, in Taiwan. Klassischer Pastor, guter Pastor, wunderbarer Prediger, begabter Mann. Und eines Tages redet Gott mit ihm und sagt, Timothy, ich komme bald wieder. Und ich möchte, dass deswegen ihr Dinge vorbereitet für 2 Sachen. A, es wird eine große Ernte geben, eine geistliche große Ernte. Und zweitens, es wird eine große Verfolgung, eine große Sichtung der Gemeinden geben. Und auf beides seid ihr nicht vorbereitet. Deswegen bereitet euch vor auf mein Wiederkommen und ganz besonders auf eine große Ernte und auf eine große Verfolgung. Und da sagt er dann, Herr, wie, was, wo? Und Gott begann ihm Dinge zu zeigen, hat ihm Dinge gezeigt, dass die Gemeinde der letzten Tage in der Struktur und in der Ausrichtung ganz ähnlich sein wird. wie die Gemeinden der ersten Tage. Dass es wieder um Hauskirchennetzwerke gehen wird. Dass die Gemeinden wie ihre Namen verlieren werden. Da sind plötzlich die ganzen Labels abgeblättert. Weil das ein Ding ist, das nicht Menschen gehört. Wie wagst du es, dein Label auf etwas aufzukleben, was dir nicht gehört? Ja? Wenn einer seinen Namen auf mein Auto kratzt, würde ich doch als Besitzer sagen, hallo, wem gehört das eigentlich? Ich will meine Gemeinde bauen, heißt auch dort, einen neuen Respekt zu haben vor Gott und seiner Braut. Und er hat gesehen, wie sich Dienstnetzwerke in den Regionen entwickeln, fünffällige Dienstnetzwerke, wie sich stadtkirchliche Bewegungen entwickeln und so weiter. Und er erzählte mir, wie er begeistert war, wie er sagt, Gott hat zu mir geredet. Und er konnte es gar nicht erwarten, am Sonntag auf die Kanzel zu steigen und zu seiner Gemeinde, glaube ich, eine große Gemeinde, zu predigen und ihnen zu sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ist doch wunderbar. Und er hatte ihnen das erklärt. Er hat gesagt, und deswegen müssen wir viele Dinge verändern. Und er hat gesagt, und deswegen werden wir jetzt in diese Richtung gehen. Und er dachte, ja, das wird wunderbar sein. Und immerhin bin ich ja der Senior Pastor. Tja, die Resonanz und die Reaktion seiner Gemeinde war, Pastor, mach hier bloß keine Flausen. Ja? Wir haben dich angestellt und bezahlt, wiederhole, bezahlt, damit du unser Pastor bist. Du sollst uns predigen und beseelsorgen und beerdigen, aber mach bloß keine solchen Sprünge. Ja? Mit anderen Worten, er bekam es mit der geballten Kraft der Tradition zu tun und mit einem konsumentenorientierten Christentum. Er konnte das fast nicht verstehen. Er ging zu seinen Kollegen, anderen Baptistenpastoren, auf irgendeiner Retrette oder was war, und sagte zu ihnen, hört mal, Freunde, Kollegen, Gott hat zu mir gesprochen. Wir sollen in Richtung einer Umstrukturierung gehen, damit wir uns vorbereiten auf das, was kommt. Hauskirchen sind angesagt. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wir sollen aufhören, unsere Gemeinde zu leiten, sondern eine Region aufs Herz uns legen zu lassen. Ja? Stop pastoring a church, start pastoring a region. Und die sagten dann, sag das bloß niemand weiter. Denn guck mal, ist doch ganz einfach. Du bist der große Pastor, wir sind die kleinen Pastoren. Wir wollen alle irgendwo dorthin, wo du jetzt bist. Wenn du jetzt da plötzlich den Absprung machst, ja, und irgendwie so dummes Zeug wie Umstrukturierung, deine große, blühende Gemeinde umstrukturierst, wie sehen wir denn da im schamorientierten Taiwan aus? Mit anderen Worten, der Prophet gilt nicht viel in seinem eigenen Vaterland. Da war er verzweifelt, hat Gott gesucht und Gott sagt zu ihm, geh nach China. Ich werde dich mit Leuten in Kontakt bringen in China und die werden auf dich hören. Und hat ihm prophetisch gezeigt, wohin. Und es gab dann das, was wir auf Englisch diesen Divine Appointment nennen, eine von Gott gefügte Zusammenkunft von Menschen, die kein Zufall ist. Und traf dann Leute, eine kleine Gruppe, 30, 40 Christen, irgendwo jetzt in China, wo ich nicht näher sagen will, wo. Und zu denen ging er und hat zu denen gesagt, Freunde, Jesus kommt bald wieder. Und deswegen müssen wir uns vorbereiten auf eine große Ernte. Und deswegen müssen wir uns vorbereiten auf eine Fähigkeit der Gemeinde, sich zu multiplizieren, unterm Teppich zu arbeiten, unter der Verfolgung aufzublühen. Je mehr sie sich verfolgten, desto mehr breiteten sie sich aus, wie damals in Ägypten. Und. Und die sagten, genau, das haben wir auch gespürt. Ja, wie soll das denn gehen? Und hat er ihnen das erklärt. Und die waren total Ohr dafür, haben das aufgenommen, haben das umgesetzt. Und innerhalb von nur 11 Jahren, wir trafen uns dann, glaube ich, 11 Jahre später, ist diese kleine Gruppe von 40 Personen angewachsen auf etwa 12 Millionen Nachfolger von Jesus Christus. 12 Millionen. Das ist sogar noch größer als diese große Baptistengemeinde mit 2000 Gottesdienstbesuchern in Taipei. Und als wir uns dann irgendwo mal begegnet sind und er mir diese Geschichte erzählt hat, hatte mein Buch irgendwo gelesen. Ich habe ein Buch geschrieben auf Englisch, Houses that Change the World, auf Deutsch, Häuser, die die Welt verändern. Er las das. Er sagte, Wolfgang, ist doch unglaublich, dass du genau dieselben Sachen gesehen hast, die ich damals 1987 in dieser Vision gesehen habe. Haben wir irgendwie dasselbe gehört? Und ich möchte euch einfach nur sagen, ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen. Sehr viele Pastoren, Bischöfe, Leiter, aber auch ganz normale Nachfolger von Jesus Christus spüren, dass etwas umbricht, dass etwas im Gange ist, etwas tief, tief, tief Neues geschieht. Ein Freund von mir, der Andrea Xandri aus Zürich, hat ein Buch geschrieben, Gemeinde im Sturm, und da sagt er, die Zeit, in der wir uns befinden, ist so etwas Ähnliches wie Paulus, der mit dem Schiff nach Malta geht. Und da kommt ein Sturm auf und schüttelt alles querbeet durch, und dann werfen wir Sachen über Bord, und es wird fast nur noch schlimmer. Bis zum Schluss nur noch eine Möglichkeit besteht, raus aus dem Schiff. Und dieses Schlüsselwort, sagt er, lautet, keiner kam um, außer das Schiff. Und er wendet das an natürlich auch auf Kirche, so wie sie kennen. Oder so wie ich das in verschiedenen Thesen sage, dass Kirche, so wie sie kennen, oftmals Kirche verhindern kann, wie Gott sie will. Und dass das, was Gott sich eigentlich vorstellt von Kirche, so unendlich anders ist, als das, was wir praktizieren. Ich möchte das mal, ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte noch vom Al-Faqi, ein ehemaliger islamischer Imam, der mir im Sudan begegnet ist. Er war frisch bekehrt und war voller Feuer für seine muslimischen Brüder. Der wollte die gewinnen, sagte, die sind an Jesus interessiert. Das, was die abstößt, sind die Kirchenformen. Die Stuhlreihen, die Predigten, man kann nicht dazwischenreden, die essen noch nicht mal zusammen. Das ist irgendwie nicht im Leben zu Hause. Wir Moslems teilen unser Leben da viel intensiver, wie diese importierten christlichen Formeln aus dem Westen und die auf Arabisch übersetzten englischen oder deutschen Lieder. Und er sagte, das ist meine große Not, was sollen wir nur machen? Und ich sagte zu ihm, eigentlich ist die Lösung auch ganz einfach. Wenn die Moslems nicht in die Kirchen kommen, dann bringen wir die Kirche zu den Moslems. Und dann stellte er die gute Frage, was ist denn Kirche? Was ist eigentlich Gemeinde? Ich sagte zu ihm, Kirche hier auf Erden oder Gemeinde auf Erden hängt sehr stark davon ab, was für einen Gott du im Himmel hast. Und wenn du im Himmel dort einen Lehrer hast, ja, dann wird die Gemeinde sehr schnell zum Klassenzimmer auf Erden mit großem Fotokopierer und Büchern, und jeder lernt Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Kommentarisch. Der wird sehr schnell universitär. Und wenn wir einen Arzt im Himmel haben, dann wird Gemeinde zum Krankenhaus auf Erden, wo wir immer regelmäßig zusammenkommen, um uns unsere Wunden zu lecken. Prima. Aber ist nicht der einzige Sinn von Gemeinde. Wenn wir einen Richter im Himmel haben, dann wird Gemeinde sehr schnell zu einer Polizeistation auf Erden, wo wir uns gegenseitig Bußgeldkataloge vorlesen. Und wenn Gott ein General ist, dann wird Gemeinde sehr schnell zur Armee auf Erden. Okay. Aber wenn Gott ein Vater im Himmel ist, was er ja ist, ja, dann ist Gemeinde auf Erden vergleichbar einer Familie. Er sagt, das verstehe ich. Das verstehe ich. Bei Familie kommt es nicht so sehr darauf an, was man macht, welche Struktur man hat, nach welchem Rezeptbuch man kocht, sondern dass man eine Familie ist. Und ich erzähle diese Geschichte manchmal im Westen, ja auch hier, und ich sehe viele von euch, die dann nicken und sagen, ja, genau, hat er recht. Das Problem ist bloß, dass wir im Westen oftmals nicht mehr die blasseste Vorstellung davon haben, was eigentlich eine Familie ist. Wir denken an Kleinfamilie, 2,2 Kinder oder 1,3, was immer die Statistik ist. Aber Familie war Großfamilie, Omi, Papi, Hund, Kind, Enkel, Besuch, alles zusammen. Die waren verbündet miteinander durch einen Bundesgedanken, wo alle dazugehörten. Das ist uns wie fremd geworden. Da müssen wir schon fast was Persönliches erleben, um uns neu mit anderen zu verbünden und diese Großfamilienatmosphäre wieder zu erleben. Manche kennen das vielleicht noch. Ich denke, wenn man so die Menschen anschaut, die aus Russland kommen, da war es nur 7 Kinder, die kennen noch etwas von dieser Dynamik. Und ich spüre einfach, dass die Art unseres Verständnisses von Gott sehr stark damit zu tun hat, mit unserem Verständnis von Kirche hier auf Erden. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, für mich ist Hauskirche in keinster Weise ein neues System, eine neue Welle, eine neue Struktur, eben ein bisschen anders wie Zellkirche oder noch ein bisschen anders wie Hauskreis. Diese Diskussion, darf ich ganz ehrlich sagen, langweilt mich. Es geht um ein neues Verständnis oder ein altes Verständnis von wer Gott ist. Und das erschließt sich vor allem denjenigen, die eine neue Begegnung mit Jesus haben. Mein Freund und Kollege Chris Daza, der ist ein Missionsdirektor aus Malawi, und ich, wir waren letzten Monat in Uganda. Wir sind gemeinsam Freunde von John Mulinde, der auch in Deutschland nicht ganz unbekannt ist, und waren dort zusammen mit dem Gedanken, wie kann auch eine leidenschaftliche Gebetsbewegung ein Land verändern? Und das Lustige ist, dass meines Erachtens die Kirchen in Uganda, dass viele Christen dort beten lernen, aber sie haben es wenig geschafft, auch die Botschaft zu erkennen, die das für sie selber bedeutet, dass sie selber sich verändern müssen. Dort ist genau dieselben Streitereien, dieselben Denominationen, dieselben Grabenkämpfe, wie ich sie auch aus Europa kenne. Das hat mich nicht sehr begeistert. Wir sind dieser Frage nachgegangen und haben gesehen, wer Jesus neu begegnet, wirklich tief im Inneren begegnet und Jesus auch ans Eingemachte lässt, an die Götzen im Herzen, an die Wertvorstellungen, dass er uns mal auf den Kopf stellen darf und sagt, hey, was ist da eigentlich noch an Motiven, an Werten in dir drin, die einfach nicht zu mir passen? Wem das begegnet, ja, der lernt Jesus neu kennen. Es führt zu Zerbruch, es führt zu Tränen, es führt zu einer neuen Begegnung mit Jesus. Es führt zu einem neuen Tod, im Sinn von, ja, dass wir sterben und Jesus lebt. Das ist eigentlich die Botschaft. Und wer das erlebt, der kann gar nicht anders, wie aufstehen und Dinge verändern. Reformation fängt bei mir an, dass Dinge eine neue Form gewinnen. Mein Leben mit Jesus, meine Beziehung mit meiner Frau, zu mir selber, zu meinen Kindern, zu meinem Hund, zu meinem Auto, ganz praktisch. Und natürlich führt das zu einer Reformation von Kirche. Ist doch ganz klar. Und zwar keiner kosmetischen, leichten Veränderung. Ja? Sondern je nachdem, wie intensiv wir Jesus begegnet sind, desto intensiver wird auch die Reformation sein, die Veränderung sein. Wem viel vergeben wird, der liebt viel, der macht das aus dieser Haltung heraus. Und wenn es dann zu einer Reformation kommt, auch von Firmen, von Kirchen, von Medien, von Politik, ich glaube, all diese Kraft steckt in dieser Begegnung mit Jesus, dann kommt es drittens auch zu einer neuen Verbündung für das Land. Eine neue Landnahme nenne ich das. Also wo die Christen dann lernen, gemeinsam das Land einzunehmen. Ich habe in der letzten Zeit mich viel mit dem Thema beschäftigt, wie es ist oder warum es so ist, dass Jesus immer wieder bei seiner Beauftragung der Jünger gesagt hat, geht hin und predigt das Evangelium und, jedes Mal dieses und, treibt böse Geister aus. Also der Auftrag zum Exorzismus steht immer im Neuen Testament neben dem Auftrag zur Evangelisation. Warum, habe ich gefragt. Ich frage das aus missionswissenschaftlichen Gründen, aus praktischen Gründen. Und auch aus der Erfahrung heraus, dass viele christliche Leiter, Kirchen, Werken, Gemeinden und Mitglieder oftmals an bestimmten Punkten anstehen, wo sie nicht weiterkommen. Und in meiner missionarischen Arbeit sind mir viele Menschen begegnet, die das sind, was man dämonisiert sind. Dämonisiert heißt, nicht völlig eingenommen sein von einem bösen Geist, der mich völlig fremd bestimmt, sondern man hat einen Untermieter. Das Haus gehört schon dir, aber du hast einen Untermieter, vielleicht im Keller, vielleicht im Schlafzimmer, vielleicht in einem Schatzkammer. Und das wird fremdbestimmt. Und das ist mir hundertfach, ich würde sagen tausendfach schon begegnet. Und immer wenn so etwas ist, dann kann man zwar in der Autorität, die Christus uns gegeben hat, sagen, Geist verschwinde, ganz ähnlich wie das Jesus getan hat. Das Problem ist oftmals, wenn das Problem nicht behandelt wird, weshalb diese dämonischen Mächte da sind, wenn nicht ihr Anrecht, ihr legales Recht angegangen wird, dann sagt Jesus, dann geht der Geist raus, einmal durch die Wüste, geht wieder zurück, freut sich über den neuen Anstrich und sagt, gibt es noch 7 schlimmere? Kommen wir mal und weitermachen. Und der Anthropologe Charles Kraft sagt dazu immer, es ist wie bei Ratten. Ratten sind dort, wo Dreck ist. Und jawohl, man kann die Ratten wegschicken, aber die kommen wieder, solange der Dreck noch da ist. Das Problem sind also nicht die Ratten. Ein Finger, ja, ein Wörtlein. Das Problem ist der Dreck, das legale Anrecht. Und ich habe mich in der letzten Zeit viel damit beschäftigt, im Zusammenhang mit unserem missionarischen Auftrag, wie ja viele andere im Land auch. Und ich bin zu der Einsicht gekommen, auch zu der praktischen Erfahrung in meinem eigenen Leben und in meinem Umgang mit anderen, dass diese Dimension der Befreiung, des Freiwerdens von Mächten ein wesentlicher Aspekt dessen ist und war, was Jesus damals getan hat und was er auch heute tut. Dass er uns nicht nur irgendwo retten möchte, sondern befreien aus einem Zusammenhang, dessen Opfer wir geworden sind. Was könnte so dieser Dreck denn sein? Ich will da jetzt kein Seminar über Befreiung halten, aber es sind im Wesentlichen immer dieselben Geschichten. Erstens persönliche Sünde, persönliche Schuld. Das muss weg. Sonst gibt es ein legales Anrecht und du drehst dich auf der Stelle. Das zweite ist, nicht Dreck, den du selber verursacht hast, sondern du bist ein Opfer geworden. Leute haben sich an dir versündigt, wie man so sagt. vergewaltigt worden, missbraucht worden, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und da gibt es doch drittens diesen Aspekt des Fluches, also des okkulten Hintergrunds, der Generationsflüche, die oftmals legale Anrechte bieten von dämonischen Wesen im Leben von Menschen. Und jawohl, auch im Leben von Ananias und Sapphira und Judas. Und deswegen auch von Nachfolgern von Jesus Christus heute, wie mir leider immer wieder deutlich wird. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil ich auch persönlich glaube, dass das, was der Teufel mit einer Einzelperson tun kann, sie nämlich verführen, Zutritt gewinnen zu ihrem Leben, sie beginnen zu prägen, zu verfälschen und sie letztendlich davon abzuhalten, ihre Bestimmung zu erreichen, dass er das auch mit einer Familie tun kann und auch mit der Kirche. Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und sage vielleicht nur eins dazu, dass ich die Beobachtung habe, dass einer der Wesensaspekte, der darin lag, dass Jesus Vollmacht hatte über dämonische Mächte, war nicht so sehr seine Anointing, seine Salbung, sondern die Fähigkeit, ein reines Herz zu haben. Er sagt in Johannes 14, der Feind kam und fand nichts in mir. Kürzlich waren wir irgendwo in einer Stadt, in der Schweiz, so eine Art Hauskirchenseminar gehabt, und da war ein junger Mann. Ich glaube, der war der Worship Leader. Oh, hingegebener junger Mann, klasse Mann, gestrahlt und geblüht und hurra. Aber er kam dann hinterher und sagte zu einem meiner Freunde, du, aber ich komme nicht weiter. Ich trete immer auf der Stelle. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, aber ich bin an dieses Internet so festgeklebt, diese schmutzigen Bilder, Pornografie, Selbstbefriedigung, ich komme da nicht drüber hinweg. Egal was ich mache, was soll ich nur machen? Und er wurde mit ihm gebetet, hat seine Sünde bekannt, und dort wurden Mächte gebrochen, ausgeräumt. Und seitdem ist er so ein veränderter Mensch. Ich habe einfach gesehen, wie er innerhalb von 12 Monaten plötzlich Dinge sieht, wie sein Leben eine Qualität gewinnt, die er vorher einfach nicht hatte. Dass er nebenbei übrigens noch 5 neue Hauskirchen gegründet hat, will ich wenigstens auf diesem Tag erwähnen. Aber ich spüre den Zusammenhang. Wenn Menschen Dreck in sich haben, egal welcher Natur, eigene Sünde, Sünde von außen, Verfluchungen, bewusste, auch dämonische Festlegungen, da kann man sich noch so anstrengen, noch so das richtige Buch lesen und die richtigen Seminare besuchen. Wenn es da klemmt, dann muss dort eine Befreiung geschehen, dass wir weiter marschieren. Und ich bin eigentlich so dankbar, dass wir in einer Situation sind in Deutschland, dass wir von der ganzen Welt lernen können. Ich bin schon lange zu der Erkenntnis gekommen, dass die missionarischen Bewegungen heute nicht nur von Deutschland, der westlichen Welt, von Amerika aus, von England aus, von der deutschsprachigen Welt aus in alle Länder geht, sondern natürlich auch andersrum. Das ist einer der Trends, dass Gott uns hierher Missionare schickt, die uns wieder beibringen, wie man betet, beibringt, wie man weint, beibringt, wie man prophezeit, beibringt, wie man Dämonen austreibt, beibringt sogar, wie man mit der Bibel umgeht. Das ist für mich unglaublich. Ich sage das immer meinen afrikanischen Freunden, wenn die immer so im großen Anzug kommen mit ihrer dicken Schwabbelbibel, nenne ich das, so ein großes Wort Gottes Ding. Da sage ich immer, weißt du, vor 200 Jahren, da waren es Missionare aus Europa, die wohlgekleidet und mit großer, dicker, schwarzer Bibel den halbnackten afrikanischen Heiden unter Busch gesagt haben, im Namen Jesu, zieht euch an. Heute, 200 Jahre später, kommen wohlangezogene Afrikaner mit der dicken Bibel in guten Anzug und sagen uns hier im Westen, im Namen Jesu, zieht euch endlich an. Und ich finde das spannend. Und ich profitiere davon sehr. Ich habe in meinem Buch erklärt, warum ich glaube, dass wir kirchengeschichtlich einen Irrweg gegangen sind, an verschiedenen Punkten, dass die Kirche entgleist ist, dass die Kirche, so wie sie früher war, als Großfamilie, dass man zusammen gelebt hat, dass ein Sonntagvormittag-Gottesdienst gar nicht existierte, weil es ging gar nicht um ein Treffen, weder am Sonntagvormittag noch am Mittwochabend. Es ging nicht um das, was wir gemeinsam tun, sondern das, was wir gemeinsam sind. Gemeinde als geistliche Großfamilie, die nicht Veranstaltungen abfeiert und Tagesordnungen abhakt, sondern die mit Gott und einander in der Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben teilen. Die miteinander essen, was denn sonst? Die miteinander Leben teilen und nicht nur eine Stunde. Die miteinander das Wort Gottes essen und umsetzen. Dass die miteinander beten und prophetisch hören und die Dinge in die Praxis umsetzen. Darum geht's. Das hat Jesus uns hinterlassen. So hat's angefangen. Und das spüre ich, wie wir durch die Kirchengeschichte davon weit abgekommen sind. Dass wir an verschiedenen Punkten erlebt haben, wie die Gemeinde verfremdet wurde. Es kann vielleicht nirgends deutlicher werden, wie wenn man in die Türkei geht. Ja? Ich komme gerade aus der Türkei zurück und es ist ein Land, wo früher mal ein Zentrum des Christentums war. Und heute unter den 70 Millionen Einwohnern der Türkei gibt es nach Schätzungen von Einheimischen etwa 700 westliche Missionare und 1500 türkische Gläubige. Also 2 türkische Gläubige pro Missionar. Damit kann man sich das Unternehmen schon mal etwas vorstellen. Und da wächst kaum etwas. Und es braucht völlig neue Initiativen jetzt in diesem Land, das im Wesentlichen wie so ein Ort war, von dem mal ein Licht ausgegangen ist. Aber wer heute hingeht, betritt eine geistliche Wüste. Und ich glaube, das ist mit der Kirche auch so geschehen, dass verschiedene Dinge passiert sind. Dass die Kirche, dass Jesus eine Familie Gottes eingesetzt hat. In diesen kleinen Hauskirchen, die miteinander diese Dinge getan hat, wovon ich gerade sprach, oder die wir in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 erkennen, die das miteinander praktizierten und die dann religiös geworden sind. Das Erste, glaube ich, was passiert ist, ist, dass die Gemeinde sich wie geöffnet hat für religiöse Geister, für religiöse Dinge. Religion ist oftmals das, was der Mensch dem hinzufügt, was Gott tut. Menschliche Formen, Methoden, Äußerlichkeiten, Smells and Bells, Strukturen, Tempelideen. Ich denke, das ist wesentlich, dass der Stephanus noch gepredigt hat. Gott wohnt nicht mehr in Häusern gemacht von menschlichen Händen, sondern er hat sich Menschen ausgesucht. Dafür, für diese Aussage, hat er ja immerhin sein Leben gelassen. Ich denke an die sogenannten Strukturen, die religiösen Strukturen, die in der Kirche plötzlich Fuß gefasst haben. Früher war es noch, das Organisationsprinzip war, Jesus war das Haupt der Gemeinde und er setzte Leute ein mit dem Prinzip, der Größte unter euch ist euer aller Diener. Und das Zuordnungsprinzip im Neuen Testament ist, 3 Worte, freiwillige, gegenseitige Unterordnung. Ordnet euch einander unter. Das muss man sich ganz praktisch vorstellen. Wenn jetzt jemand hier ist und ich sage, du, ich ordne mich dir unter, ordnest du dich mir unter. Schön. Wer ist dann die Nummer 1? Keiner. Wir sind beide Nummer 2. Und Jesus, idealerweise, ja, ist Nummer 1. Aber wenn ich nun da zu ihm hingehe und ich sage, ordne dich mir unter. Aber ich ordne mich dir nicht unter, weil, naja, ich habe ja immerhin Theologie studiert oder ich kann Griechisch oder irgendetwas. Oder ich bin älter oder dicker oder irgendetwas Wichtiges. Ja? Ich brauche mich dir nicht unterzuordnen. Ich bin ein Klerus und du bist ein Laie. Dann ist das eine unglaubliche Pyramidenform, die dort entsteht, wo Menschen sich nicht einander unterordnen, sondern dadurch entsteht ein Pyramidensystem. Nummer 1, Nummer 2. Und die Nummer 2, die werden dann sicherstellen, dass es bald ganz viele Nummer 3s gibt und die sorgen für Nummer 4 und Nummer 5. Und zack, haben wir das System, an dem wir oft so leiden. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das nicht diese nikolaitische Lehre ist in Offenbarung 2 und 3, von der Jesus gleich zweimal sagt, ich hasse sie. Und wie dann weitere Dinge stattgefunden haben in der Kirchengeschichte, wo wir in die großen Kirchenhäuser eingezogen sind, in die christlichen Versionen von Tempeln, die uns bis heute auf dem Budget liegen. Ja, 80% fast aller Gelder, die Christen haben, gehen alle in Backsteine und Parkplätze. Genauso ist gedacht, ja. Stellt euch mal vor, man würde das ganze Geld, das diese Kirchen wert sind, nur die Zinsen davon würden ausreichen, jeden Menschen, der, glaube ich, bereit ist, einen geistlichen Dienst zu tun in der Welt, in der Mission oder wo immer, den finanziell zu fördern. Wir haben richtig einen Gebäudekomplex bekommen. Und ich sehe darin eine dämonische Sache. Ja, ich sage das mal so in aller Deutlichkeit. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Dann glaube ich, dass wir unsere Liturgien ausgetauscht haben. Von der organischen Großfamilie, die miteinander essen kann und lachen kann, weinen kann, wie wir es schon gehört haben und wie wir heute sicherlich noch viel hören werden, haben wir uns Programme angeeignet. Vielfach haben wir sie auch von den jüdischen Synagogenformen übernommen, wo damals Juden sich in Synagogenformen getroffen haben. Und dort waren die Gottesdienstformen ja noch recht simpel. Es ging um 5 Dinge. Erstens, der Ruf zur Anbetung. Zweitens, man singt einige Lieder. Zweitens, einige Lieder. Drittens, man verliest einen biblischen Text. Viertens, es gibt eine Predigt aufgebaut auf diesem biblischen Text. Und fünftens, Segen und auf Wiedersehen. Also diese 5 Elemente, die wir ja irgendwoher kennen, nicht wahr? Die haben wir irgendwann mal im Christentum übernommen und verchristlicht. Diese jüdische Synagogenkultur. Das haben wir dann gemischt, diese Synagogen. Liturgie gemeinsam mit der Kathedrale und ich nenne das dann die Kathegoge, also die Verheiratung von beiden Konzepten, die Kathedrale mit der Synagoge. Und das haben wir noch alles schön übergossen mit griechischem Geist, mit einer griechischen Mentalität, mit der Fähigkeit zum Synkretismus. Und ich glaube, wir sind dadurch in eine Lage hineinversetzt worden, dass die Kirche entartet wurde. Und das merken vor allem die Neubekehrten. Die merken das sehr, sehr schnell. Und ich möchte Folgendes sagen. Ich glaube, es geht heutzutage in unseren Tagen darum, dass die Kirche und wir als Leib Jesu Christi Befreiung erleben. Mehr als nur Belehrung. Mehr als nur die neue Struktur. Und Befreiung geschieht bei Jesus. Befreiung geschieht, wenn wir ihm begegnen. Wenn wir sagen, Jesus, wenn sowas auch in mir geschehen ist, wenn ich religiös geworden bin. Und ich muss euch ehrlich sagen, viele Dinge, die so geschehen in der kirchlichen Landschaft, und ich möchte da jetzt nichts Spezielles erwähnen, erinnert mich manchmal so an die Baalspriester auf dem Karmel, wo Leute hinkend um den Altar laufen und sich ritzen und machen und tun und schaffen, als ob Gott irgendwie aufgeweckt werden müsste. Als ob es unsere Werkgerechtigkeit ist, die Gott noch irgendwie hinterm Ofen vorholt. Und wenn sowas in uns ist, dann muss das raus. Dann darf das sterben. Dann sollen wir wieder zurückkehren zum ganz normalen Nachfolger von Jesus. Und wo wir einen Gebäudekomplex haben, wo synkretistische Dinge passiert sind, wo auch Dinge in uns geschehen sind, die was mit Macht, Geld und Sex zu tun haben, da glaube ich persönlich, müssen wir lernen, dass wir zu Jesus gehen und sagen, das darf gehen. Davon möchte ich mich verabschieden. Es gibt einen Fachbegriff aus der Managementsprache, den nennt man reduced to the max, reduziert aufs Maximum. Und das bedeutet, dass die Kirche auch wieder reduziert werden sollte aufs Maximum. Das bedeutet, sie war vorher aufgebläht, überzeichnet, ausgebeult in die verschiedensten Richtungen. Und Gott kommt mit seiner Nadel und sagt, reduziert euch auf das Eigentliche. Kommt wieder und lernt, wie Kirche eigentlich gemeint ist. Und ich spüre, wie das heute Leute aus allen Himmelsrichtungen, ich würde mal sagen, direkt von Gott spüren. Das ist für mich so eine große Ermutigung, dass ich eben spüre, das ist eben keine Welle, die wieder irgendwie von Menschen gemacht wird, die durch Konferenzen gefördert wird und durch Bücher. Wenn es so weit kommt, dann glaube ich, da müssen wir ernsthaft die Notbremse ziehen. Aber ich spüre, dass Gott zu Jungen und Alten, Männern und Frauen, Geschäftsleuten und Bettlern, Kirchenfürsten und Menschen, die meinen, gar nichts zu sagen zu haben, gleich in dieselbe Richtung redet, wie wenn der Geist den Gemeinden dasselbe sagt. Und das ermutigt mich ehrlich gesagt am meisten. Dass ich Leute begegne, die sagen, wir haben dasselbe gespürt, wir haben dasselbe gehört. Wir haben Gott gesucht und er hat uns dasselbe gezeigt. Es geht wieder zurück in die Häuser. Es geht wieder zurück, dass wir, wie ich das so formuliere, dass wir lernen, unsere Häuser zu öffnen, unsere Küche und unseren Kühlschrank. Und dass wir lernen, das in unserer Nachbarschaft zu machen. Es geht wieder zurück zum Beten, zum Jesus suchen. Es geht dahin, unsere Labels abzulösen. Dass Jesus wieder der Eigner der Gemeinde ist. Mir wird es ein bisschen schwindelig von den vielen Hauskirchen auch schon in Deutschland zu hören und zu lesen, die wieder mit Namen hausieren gehen. Oh, die geisterfüllte Kaleb-Hauskirche hat kleine lehrmäßige Unterschiede zur vielleicht nicht ganz so geisterfüllten Josua-Hauskirche. Das ist doch dummes Zeug. Ich spüre, dass hier auch eine gewisse Reife gefordert ist von uns allen. Und ich sehe, dass dort Jesus wie einen Weg geht. Und vielleicht schließe ich das mal hier ab. Indem ich denke, jeder Nachfolger von Jesus geht eigentlich einen Weg mit ihm, der auch durch reife Stadien durchführt. Ich finde das so schön bei Jesus selber, in Jesaja Kapitel 9, wo es heißt, dass uns da ein Kind geboren wurde, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist ewig Vater Friedefürst. Wo wir sozusagen Jesus in diesen drei Aspekten sehen, als Kind, als Sohn und als Vater. Und ich spüre, wie man das auch in seinem Leben natürlich erkennen kann. Da war er das Kind, das war zu Hause und hat Gehorsam gelernt, heißt es in der Bibel, wahrscheinlich gegessen und gespielt. Und er war abhängig von seinen Eltern. Und dann kam die zweite Phase, diese Phase der Sohnschaft, wo er selber schon Initiative ergriffen hat. Er war Angestellter, Mitarbeiter des Familienbetriebs Josef und Co. Zimmermanns Betriebe, Nazareth. Hat dort Fenster und Türen und Tische gehobelt und gemacht. Und das war für ihn eine von Gott bestimmte Zeit seines Lebens, in der er teilweise Verantwortung ergriffen hat, aber sein Vater, ich meine jetzt sein menschlicher Vater, der Josef, der war immer noch der Chef. Aber irgendwann kam mal der Zeitpunkt, wo Jesus so etwa 30 Jahre alt war. Tja, da kam die dritte Phase. Da hat er seinen Hammer hingelegt, hat gesagt, ciao Josef, ciao Mami, ciao Rentenplan, ciao Dach über dem Kopf, ciao dreimal Essen am Tag. Ciao, Sicherheit, ich muss gehen. Und er ging los. Und er ist hinausgegangen in diese Welt und hat Jünger gemacht. und hat seinen Auftrag, für den er geschaffen worden ist, angegangen. Und er wurde dort zum geistlichen Vater für andere. Ich spüre, wie wir selber als Menschen eigentlich auch gefordert sind, solche Wege zu gehen. Ich habe das bei mir selber erlebt. Ich beobachte das bei Menschen, die ich zu Jüngern mache. Dass sie auch durch solche Phasen gehen. Durch solche Kindheitsphasen, durch solche Teenagerphasen, durch solche Elternphasen. Und die Kinder kann man eigentlich daran erkennen, naja, die sind unreif, die wollen essen, die haben Bauchschmerzen, die reden von Jimmy, ja, die haben Probleme, die wollen überleben, die wollen. Aber das ist völlig okay. Warum nicht? Das ist eine schöne Zeit. Aber wenn es Kirchen gibt, die diese Kindlichkeit oder diese Phase sich sozusagen zum Programm machen, dann glaube ich, kommen wir nicht sehr viel weiter. Es gibt eine zweite Phase, wo wir dann Teenager werden, geistlich gesprochen. Pubertär. Ich habe mit 18 viel mehr gewusst, wie mit 28. Ja, da war ich total schlau. Mit 18, das war die Zeit, wo ich eigentlich meinen Höhepunkt erreicht habe. Da bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr erklärt, was sie in ihrer Erziehung alles wissenschaftlich gesehen falsch gemacht hat. Das war so die Zeit, ja, da freute man sich, dass jetzt die Kirchengeschichte anfängt mit mir und meinen zwei Freunden. Und wir wurden dann wir, ja. Man erkennt diese Christen häufig, die reden fast nur vom wir. Wir haben das gemacht, wir haben jenes gemacht, willst du unser Fallblatt? Wir machen so, die Welt wartet auf wir. Ja. Oft auch so etwas Rechthaberisches. Ja, komm, die Musik ist viel besser als jene, da ist eine Fähigkeit zum Streiten da, die ist hervorragend. Aber ich glaube, es geht dann noch einen Schritt weiter ins Erwachsenenzeitalter, wo man lernt, mit einer gewissen Reife, dass das Leben sich nicht nur um sich selbst dreht. Wo es darum geht, dass wir unsere Gene in aller Welt zu versprühen. Ja? Darum geht es gar nicht, dass wir uns selber predigen. Wir machen das so. So what? Ist doch gar nicht wichtig, wie ihr das macht. Vielen Dank, bin ich nicht interessiert. Werde erwachsen. Und dann wird es spannend. Dann beginnen wir nämlich zu erkennen, dass das Wir gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass das Wir auch diesen Weizenkornweg gehen soll. Dass es stirbt und dass etwas Neues entsteht, was dann geprägt ist von Jesus. Ich bin tot, Jesus lebt. Meine Agenten sind nicht so wichtig. Gottes Agenten sind wichtig. Es ist eben nicht so wichtig, dass Gott segnet, was ich eh schon tue, sondern dass ich lerne zu tun, was Gott segnet. Das ist ein Sterbeprozess, ein Reifeprozess. Da sind wir nicht an Rechthaberei interessiert, sondern wünschen uns Frieden. Da sind wir nicht so sehr an den neuesten Instant-Erfahrungen orientiert und süchtig, sondern sind bereit, Mentoren zu sein. Väter und Mütter des Glaubens, die bereit sind, Verantwortung anzunehmen. Und ich persönlich glaube, dass auch die Hauskirchenbewegung in diese Richtung von Gott gedacht ist. Dass wieder eine geistliche Beheimatung für unsere Regionen und natürlich auch unsere Nationen steht. Ich sehe es mal von der Perspektive der geistlichen Obdachlosigkeit in unserem Land. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Zeitung lest. Die Depressionen nehmen zu, die Anzahl der mit Bulimie Erkrankten nimmt zu, magersüchtig, fettsüchtig und alles dazwischen. Phobien, Ängste. Und die Antwort ist nicht Tabletten. Die Antwort ist, dass eine geistliche Beheimatung stattfinden muss. Und ich glaube, die Kirchen leisten das nicht mehr so. Und wir müssen deswegen auch in eine Bewegung hineintreten, dass wir selber uns geistlich bei Gott beheimaten und deswegen auch zur geistlichen Heimat für andere werden. Dass deswegen Häuser, in denen geistliche Heimat angeboten wird, natürlich auch zu Häusern werden, die die Welt verändern. Und ich glaube, wir gehen wieder in diese Richtung. Und es ist für mich persönlich wichtig, dass wir dann aus dieser Perspektive sagen, wohin ruft uns Gott? Und ich glaube, er ruft uns zu sich. Er ruft uns auf die Knie. Er ruft uns zum Kreuz. Er ruft uns zu einer neuen Begegnung mit ihm. Er ruft uns zu einer neuen Ernsthaftigkeit. Ich glaube, angesichts seines baldigen Wiederkommens ruft er uns, nochmal über unsere Prioritätenliste zu gehen. Ganz ernsthaft. Auszumisten, was da raus muss. Mich ruft er, meine Rentenpläne zu überdenken. Und verschiedene andere sehr praktische Dinge. Und ruft viele von uns zu einer neuen Radikalität und zu einer neuen Hingabe an ihn. Und es geht ganz, ganz, ganz vielen so. Das ist für mich eines der schönsten Erfahrungen, dass ganz viele Menschen im Moment in solchen Zerbruchserfahrungen und Fragezeichensituationen sind. Das sind vielleicht die prägendsten Momente unseres Lebens. Und ich glaube, wir sollten das genießen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Krisen sind ja in dem Moment, wo man sie erlebt, nicht so sehr angenehm. Aber wenn man hinterher aus der Rückschau zurückschaut, dann waren es oftmals die wertvollsten Zeiten unseres Lebens. Und ich glaube, dass Deutschland, auch die Schweiz, wir gehen als Nation durch solche Krisen hindurch. Warum? Damit wir Gott suchen, ihn finden, uns von ihm führen lassen können. Das ist für mich persönlich, wenn ich das versuche, der Herzschlag von dem, worum es auch bei Kirche geht. Es geht nicht so sehr um Strukturen. Hast du recht, hast du nicht ganz recht? Welches Modell ist jetzt das Richtige? Sondern ich glaube, dass Gott uns auf eine Art und Weise führen wird, wo er sehr, sehr vielfältig zugehen wird im Reich Gottes. Wie ich immer sage, er tut viele Dinge, ohne irgendjemanden um Rat zu fragen. Und da glaube ich, ruft Gott auf ganz neue Weise uns alle dazu auf. Junge Leute, wieder die junge Generation zu gewinnen mit großer Radikalität. Als ich damals Jugendarbeit gemacht habe oder sowas ähnliches, da hat uns das bewegt, dass junge Leute eigentlich nicht irgendwie noch eine Nummer, noch eines geistlichen Programms werden wollten. Die wollten eigentlich aufgerufen werden, in eine Revolution einzusteigen. Die wollten was haben, wie wir es damals nannten, wofür es sich lohnt zu sterben. Damit sie auch was haben, wofür es sich lohnt zu leben. Und die größte Gefahr waren eigentlich die verbürgerlichten Eltern. Die, die gesagt haben, ja. Als wir jung waren, da werdet mal 20 Jahre älter und dann werdet ihr schon wieder vernünftig und nüchtern werden. Und ich glaube, das sollten wir nicht mehr tun. Das sollten wir lieber als ältere Leute sagen, hey, junge Leute, steht auf, tut um Gottes Willen was Verrücktes. Tretet eine Revolution los. Macht was ganz Neues. Wir stehen zu euch. Wir stehen hinter euch. Und wenn notwendig, putzen wir die Scherben auf. Ist okay. Dazu sind wir da. Eine meiner Heldinnen ist eine 18-Jährige aus Amerika. Die hat verschiedenste neue Hauskirchen schon gegründet. Und als ich sie kürzlich mal traf, da war sie am Boden zerstört. Und ich sage, was ist denn, Mädchen? Ja, ich habe ein Auto ausgeliehen bekommen und ich bin zu schnell gefahren und muss $95 Strafe zahlen, weil ich geblitzt worden bin. Was mache ich bloß? Und ich spüre, wie Gott zu mir sagt, gib ihr Geld. Red nicht, gib ihr Geld. Und ich sage zu ihr, hey, hier sind $100, die mir irgendjemand gerade in die Tasche gesteckt hat. Hier $100, 95 für dein Ticket und 5 für ein dickes Eis. Mach weiter, geh hin und sündige nicht mehr. Aber das meine ich, ist, glaube ich, die Mentalität, die in uns allen wachsen muss. Und ob wir jetzt in der 40-Jahre-Generation sind, so wie ich, oder zu den 60ern schon gehören, oder ob wir 30 und drunter sind, ich glaube, es gibt immer eine Generation, die unter uns ist, ich meine jetzt altersmäßig gesprochen, in die wir investieren sollten, die wir fördern sollten, die wir lieben sollten. Sag, mach die verrücktesten Sachen, die ihr je gemacht habt. Hey, wenn Jesus bald wiederkommt, dann ist es Zeit, auch Fehler zu machen und in einem Gefäß sich zu bewegen, das wie eine sichere Barriere ist, wie ein sicherer Garten um ein gefährliches Experiment herum. Und ich glaube, dass Gott auf diese Art und Weise zu vielen von uns gesprochen hat, noch sprechen wird. Und vielleicht hören wir auch viele Modelle und Beispiele, wie das bereits läuft in unseren Tagen. Und jetzt haben wir gleich Pause, hoffe ich. Ja? Und vielleicht habe ich ja was Falsches gesagt, was man im Odenwald nicht sagt. Und wir werden dann zurückkommen und uns einige dieser Modelle anschauen. Genau, wir werden jetzt eine 15-minütige Kaffee, Tee oder Saft oder was auch sonst Pause machen. Um 11.45 Uhr wollen wir uns wieder hier versammeln. Aber der Wolfgang wollte noch kurz was zu seinen Publikationen sagen, ne? Ja, das ist richtig. Es gibt verschiedene Büchertische hier, die ich euch alle empfehlen kann. Es gibt einige Sachen, die ich mitgebracht habe. Wenn ihr dort runter geht, sind die direkt unter der Treppe. Und dort findet ihr einige Dinge, die nach dem Prinzip verkauft werden. Nimm, was du willst und zahle, was du kannst. Es gibt also keine festen Preise. Aber nur für diesen meinen Büchertisch. Bei den anderen müsst ihr nachfragen. Und da gibt es diese Studie, wie christlich ist Deutschland? Das ist eine zahlenmäßige Zusammenstellung der Situation in Deutschland, die sich leider noch nicht sehr stark verändert hat, die ich euch empfehlen kann. Es gibt hier ein Buch von Ray Backey, Gott in der City, eine Theologie so groß wie die Stadt. Das würde ich euch sehr, sehr empfehlen. Hier ein Buch von einem afrikanischen Propheten für uns in der deutschsprachigen Welt. Demut, Gottes Schlüssel für Erweckung in Europa von Chris Daza. Das werdet ihr sicherlich nur mit Tränen lesen können. Hier ein kleines Büchlein, Gemeindegründungsbewegung. Das sind Schlussfolgerungen von Leuten, die seit Jahrzehnten Gemeindegründungsbewegungen weltweit verfolgen. Ein ganz super Büchlein. Von einem der Chefs der Baptisten geschrieben in der Welt, aber von seiner Dynamik überall anwendbar. Und dann noch dieses Buch, Unsere Städte für Gott gewinnen, John Dawson, das ich deswegen empfehle, weil es diesen versöhnenden Aspekt so wunderschön herausarbeitet. Und manche haben mich schon gefragt, ist es noch überhaupt erhältlich? Es gibt immer noch Häuser, die die Welt verändern, von mir, wo all das drinsteht, was ich jetzt nicht gesagt habe.